Ich danke, Herr, dass du uns deinen Namen gegeben hast, den wir benutzen, den wir gebrauchen können hier auf dieser Erde. Ich danke, dass du uns Vollmacht gegeben hast, dass dein Geist uns führt, dass dein Geist uns leitet, Herr. Danke, Herr, dass die Dämonen uns untertan sind, Herr. Danke, Herr, all das hast du uns gegeben, deine Vollmacht, Herr. Danke, Herr, deine Power, deine Kraft. Danke, Herr, dass du uns ausgestattet hast mit all dem göttlichen Segen, Herr. Danke, Herr, all das, was im Himmel ist, haben wir hier auf der Erde. Danke, Herr, dass du den Himmel geöffnet hast, Herr. Danke, Herr, dass du den Preis bezahlt hast, Herr. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass wir in deine Fußstapfen treten können. Danke, Herr, dass du uns all das zur Verfügung gestellt hast, aus reiner, purer Gnade. Danke, Herr. Danke, Herr, wirklich dieses große Geschenk an jeden Einzelnen von uns. Danke, Herr. Und wir ergreifen es, wir nehmen es, Herr. Wir wollen mit dem gehen, was du uns gegeben hast. Danke, Herr, wir ergreifen es für unser Leben. Und wir ergreifen es nicht nur für uns persönlich, sondern wir ergreifen es, damit wir es anderen weitergeben können. Danke, Herr, dass dieses Leben in uns wieder zur Quelle wird für andere, dass es uns durchsprudelt, dass es durch uns fließt, Herr. Danke, dass es Frucht bringt, Herr. Danke, dass es bewässert, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir wirklich diese Gefäße sind, durch die du durchfließen kannst, die du gebrauchen kannst. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke. Danke, Herr. Gerne nach vorne kommen und es weitergeben. Wenn du denkst, dass es für alle ist, dann komm einfach ans Mikrofon, gib es weiter. Lauter so Noten umherschwirren, so Musiknoten. Und ich glaube einfach, dass wenn du hier bist und am Livestream und du hast es im Herzen, du möchtest mit dem Lobpreis anfangen oder möchtest auf eine neue Ebene des Lobpreises kommen, dann hat Gott irgendwie einfach eine neue Ebene, eine neue Zuteilung für dich. Und wenn dich das betrifft, dann kannst du gern einfach vorkommen und dann würde ich das einfach über dir freisetzen und über euch am Livestream. Danke, Herr, dass du ihn wirklich ziehst zum Lobpreis, Herr, dass er dich wirklich loben möchte, Herr. Oh, Vater, ich danke dir, Herr, dass du ihm eine neue Zuteilung schenkst, Herr. Einen neuen Mantel des Lobpreises, Herr. Oh, Vater, ich danke dir, dass wenn er Lobpreis macht, dass der Himmel offen ist, Herr, dass die Engel hoch und niedersteigen, Herr. Danke, Heiliger Geist, für eine neue Zuteilung, einen neuen Mantel des Lobpreises in Jesu Namen. Schwester, danke, Herr, für Daniela und danke, Herr, wirklich für eine neue Zuteilung, wirklich als Lobpreiserin deine Gegenwart auf die Erde zu holen. Danke, Herr, dass du den Himmel auf die Erde holt, Herr. Oh, danke, Herr. Halleluja. Vater, ich danke dir für Micha. Danke, Herr. Oh, danke, dass du so viel in sie reingelegt hast, Herr. Oh, danke, Herr, für eine neue Zuteilung. Danke, Herr, für Durchbruch, Herr. Danke, Herr, für Mut und Kühnheit, Herr. Vater, ich danke dir, Jesus, dass sie wirklich, ja, dass sie dich lobt und preist und dass wirklich der Himmel offen ist, Herr. Danke, Jesus, danke. Oh, Halleluja. Habe ich gesehen, dass wie so eine goldene drehende Erdkugel und aus den Poren dieser Erdkugel, da kam das Blut Jesu raus. Und zwar ganz viele feine Tropfen, ganz viel. Das drückte sich aus der ganzen Erde raus. Und es ist nicht zu stoppen. Wir denken, das kommt von oben und tropft auf die Erde. Nein, die Erde schreit und gibt es her. Es ist die Zeit, dass das hervorkommt aus der Erde. Amen. Ich habe so den Eindruck, als wenn jemand über online zuschaut und sich denkt, hey, von was reden die? Ich fühle mich wie so in der Wüste, ich fühle mich total im Trockenen und ich will dir zusprechen, das ist eine Lüge. Ich habe so wirklich den Strom gesehen. Stell dich da drunter, stell dich da drunter. Da begegnest du Jesus, da begegnest du Jesus und glaub dieser Lüge nicht. Stell dich drunter in diesen Strom. Du sitzt nicht auf dem Trockenen. Dein Papa lässt niemanden auf dem Trockenen sitzen. Danke, Herr, wirklich für deinen Strom, Herr. Wir sind mit dir verbunden, also sind wir mit deinem Strom verbunden. Es ist nicht von nichts Äußerem abhängig, sondern wirklich nur von dieser Herzensverbindung zu dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, danke. Hat noch jemand einen Eindruck? Gehen und genau, dann starten wir im Wort, wer beginnt. Oh ja, so gut. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Weißt du, manchmal fehlen einem einfach die Worte, wenn unser Herr da ist, wenn wir seine Gegenwart erfahren dürfen. Wenn er einfach unter uns ist. Und es ist so ein Geschenk, gemeinsam die Gegenwart Gottes genießen zu können. Gemeinsam mit den kostbaren Geschwistern. Gemeinsam in die Liebe Gottes einzutauchen. So schön, dass die Liebe unter uns ist. Wir leben im Reich der Liebe, im Reich Gottes. Wir leben nicht in der Welt, wo es Hass gibt, wo gegeneinander ist, wo Ellenbogen sind, wo jeder für sich kämpfen muss, sondern wir leben im Reich der Liebe Gottes. In der Gegenwart des Vaters. So ein Geschenk, dass wir hier auf dieser Erde, in dieser Welt schon erleben dürfen, wie der Himmel ist. So ein Geschenk. Dass wir jemand haben, wo wir jederzeit Zuflucht finden, wo wir immer Hilfe bekommen, wo Heilung da ist, wo Trost da ist, wo Rat da ist. Weißt du, wir sind niemals alleine. Der Vater ist da. Gott, der Vater. Und er nimmt seine Aufgabe ernst. Er ist kein Vater, der sagt, gut, jetzt habe ich Kinder, weil Jesus halt ans Kreuz gegangen ist. Und jetzt sollen die mal schauen, wie die fertig werden. Nein, er nimmt seine Aufgabe voll ernst. Und er sieht dich, er hat dich im Blick. Und auch wenn wir jetzt hier viele sind und am Livestream viele sind, aber ich sag dir, jeden Einzelnen von uns hat er im Blick, er hat dich im Blick, er kennt dich genau, er weiß, was du brauchst jetzt in diesem Moment. Er weiß, was dich heute bedrückt hat. Er weiß, was dich heute erfreut hat. Er weiß es. Er kennt dich. Du bist deinem Gott nicht gleichgültig. Jesus hat solch einen hohen Preis bezahlt. Wie solltest du deinem Gott gleichgültig sein? Das geht gar nicht. Das ist ausgeschlossen. Du bist sein geliebtes Kind. Und ich glaube, wir dürfen uns immer tiefer und tiefer auch bewusst machen, wie sehr unser Vater uns liebt, wie groß seine Gnade ist, seine Barmherzigkeit. Oh. Oh, so gut. Seine Liebe berührt dein Herz. Wir müssen nichts tun, um ihm zu gefallen. Wir brauchen keine Religion, sondern der Vater möchte eine Beziehung mit dir, ihm von Angesicht zu Angesicht. Du brauchst keine Scham mehr zu haben. Du wurdest gerecht gemacht an dem Tag, als du Ja gesagt hast zu Jesus, ihn als den Herrn deines Lebens angenommen hast. In dem Moment war diese unüberwindbare Kluft der Sünde weg, einfach weg, einfach weg. Du wurdest gerecht gemacht. Du kannst vor dem Vater stehen mit aufgedecktem Angesicht. Schaust du deinen Herrn an und wo der Herr ist, da ist Freude, Freude im Überfluss. Da gibt es keinen Mangel. Da gibt es Überfluss an Liebe, Überfluss an Freude, Überfluss, einfach Überfluss, Überfluss an Heilung, Heilung, Heilung. Weißt du, der Heiland ist gekommen, das Heil ist mit ihm gekommen. Und es ist kein Heil von irgendwelchen Kurpfuschern, sondern es ist das Heil vom Heiland, von Jesus, von dem, der ewig lebt, der war, der ist und der immer sein wird. Vom Alpha und vom Omega, der dich so sehr liebt und der will, dass du heil wirst. Heil an der Seele, heil am Körper, der die Vergangenheit heilen will, der Herzschmerzen heilen will, der deine Seele heilen will. Der Heiland, weißt du, der Heiland ist da. Und er ist für dich, er ist für dich, er ist alle Zeit für dich. Glaub nicht mehr, dass du unwürdig bist. Dass du es vielleicht nicht verdienst, geheilt zu werden, verdienst, geliebt zu werden. Egal, wie du dich fühlst, egal, was war in deinem Leben, völlig egal, egal, was du für Erfahrungen gemacht hast, der Heiland ist da, Jesus ist da, er liebt dich, der Vater, er liebt dich, der Heilige Geist ist für dich, sie lieben dich, diese dreieinige Gottheit, sie liebt dich und sie sind eins in ihrer Liebe zu dir und sie schauen auf dich und sagen, ach, Jutta, du bist einfach wunderschön gemacht. Karl, sagt der Vater zu dir, ich liebe dich. Ellen, er sagt zu dir, geh vorwärts mit dir, mit mir. Sei mutig und kühn. Ich liebe dich. Und er schaut jeden an. Und ich sag euch, er ist so stolz auf euch. Er freut sich so über euch. Er freut sich. Er kennt den Weg, den ihr gegangen seid. Und er freut sich auch auf den weiteren Weg, den er mit euch gehen wird. Ist es nicht gut? Wir können uns freuen. Wir können uns freuen auf jeden Tag in unserem Leben, weil wir ihn mit unserem Herrn und Gott gemeinsam gehen, eingebettet in seiner Liebe, in seiner Freude und in seinem Frieden. Amen. Ich habe vorhin im Lobpreis schon so ein bisschen irgendwie den Eindruck gehabt, dass Gott so sagt, lass es einfach los. Ich hatte so den Eindruck, dass manche oder vielleicht auch alle irgendwie, du hast irgendwas, wo du weißt, hey, das ist nicht von Gott, irgendeine Verhaltensweise, machst dir zu viel Sorgen, vielleicht sind es auch irgendwelche Abhängigkeiten, irgendwas. Und du sagst ja einfach, ich werde das nicht los, immer wieder mache ich mir zu viel Sorgen, immer wieder komme ich da rein. Und wie geht das? Muss ich mir das irgendwie abgewöhnen und so? Ich glaube, Gott sagt einfach, nee, lass es einfach los. Lass es einfach los. Und habe ich so gesehen, es gibt vielleicht so einen Teil, wo du das selber festhältst. Weißt du, so, ich meine, Sorgen sagen, will sich keiner machen. Aber vielleicht sagst du, hey, ich will in Kontrolle sein. Ich will alles kontrollieren. Und dann willst du nicht die Dinge loslassen und so. Und Gott sagt, hey, lass es einfach los. Lass auch die Dinge, die du vielleicht an dem Sorgen machen insgeheim schön findest, lass die auch los. Weil du musst alles loslassen. Weißt du, wenn du den Teil, der vielleicht sich ganz gut anfühlt, wenn du den festhältst, dann ist das andere halt auch mit dabei. Aber lass es einfach los, weil du weißt, Gott sorgt für dich. Lass es los, weil alles, was da ist, Gott hat dich schon befreit, Gott hat dich schon, hast du gerade gesagt, Jesus ist der Heiland. Weißt du, er hat dich schon von allem geheilt, er hat dich schon von allem frei gemacht. Lass es los. Und ich glaube, da ist echt der Raum da, Dinge einfach loszulassen. Dinge, die du vielleicht sogar schon lange mit dir rumträgst, wo du lange schon mit zu kämpfen hast, einfach sagen, hey, ich hör auf zu kämpfen und lass einfach los. Genau. Gibt manchmal in der Geschichte gibt es dann auch so interessante Beispiele davon. Weißt du, es gab irgendwie die Römer und die Karthager früher, die haben sich ja nicht so gut verstanden. Und da gab es irgendwann mal die Zeit, wo dann der Hannibal, der große Heerführer, der ist dann quasi mit seinen Elefanten über die Alpen und so, ganz spannende Geschichte. Und war eigentlich kurz vor den Toren Roms. Also es war eigentlich schon, sah schon aus, okay, jetzt hat er sie bald. Aber was dann die Römer, wie die dann irgendwann darauf reagiert hatten, die haben dann so eine Strategie gefahren. Die war, wir geben dem einfach keine Angriffsfläche, wir geben ihm den Kampf nicht. Wir haben dann immer versucht, irgendwie so gegen die Römer zu kämpfen, aber die sind denen einfach immer aus dem Weg gegangen oder haben denen einfach den Kampf nicht geboten. Und weißt du, manchmal ist es, weißt du, es ist nicht so, dass du dem Feind oder dass du Problemen aus dem Weg gehst, aber weißt du, du musst nicht auf alles eingehen. Weißt du, du musst nicht, wenn du durch Social Media scrollst oder irgendwelche Nachrichten liest, du musst nicht drauf eingehen. Du musst nicht deine Meinung dazu sagen. Du musst nicht sagen, ja, der Herr sieht das aber so. Sondern du kannst da einfach das mal sein lassen, weißt du, musst da nicht irgendwie auf alles eingehen und nicht nur da, sondern auch in deinem Leben, weißt du, wenn irgendwelche Dinge an dich rankommen, irgendwelche Sorgen, irgendwelche Sachen, du musst da nicht drauf eingehen. Weißt du, der Feind will immer versuchen, dich damit zu beschäftigen. Und weißt du, selbst wenn du dann alles richtig machst und die richtigen Antworten hast, er hat dich damit beschäftigt. Weißt du, er hat anscheinend sein Ziel schon erreicht. Er hat dich dann vielleicht abgelenkt davon, dass du Bibel liest oder so irgendwas anderes machst, was eigentlich der Herr gerade für dich hat. Und deswegen, ja, manchmal ist der Schlüssel einfach gar nicht zu sagen, oh ja, jetzt muss ich mich wappnen für den Kampf, ich muss die Waffenrüstung des Geistes anziehen und so weiter. Ist ja alles gut, aber die solltest du gar nicht erst ablegen. Und manchmal ist die Waffenrüstung des Geistes einfach zu sagen, hey, ich gehe da jetzt gar nicht drauf ein. Ich gehe da gar nicht rein, weißt du? Ja, und wenn es dann darum geht auch, weißt du, vor allem dann, wenn dann diskutiere aber nicht. Weil wir sind dann heute gerade unsere westliche Gesellschaft vielleicht so gelehrt, dass man sagt, ja okay, du musst die Argumente bringen, du musst das dagegen halten und alles Mögliche. Und manchmal versucht man dann sogar, wie fast mit dem Feind zu argumentieren. Ja, nein, in der Schrift. Weißt du, hat ja bei Jesus, als der Teufel ihn versucht hat, er hat ja auch immer so diskutiert. Ja, hier, du könntest doch die Steine zu Brot machen. Weißt du, eine Weile lang hat Jesus schon gesagt, ja okay, das und das. Aber irgendwann war klar, Jesus geht gar nicht drauf ein, weißt du, er hat nicht gesagt, ja, könnte ich machen, mache ich vielleicht, nein, er hat einfach gesagt, nee, hat es einfach direkt gekontert. Und ich glaube, manchmal muss man schon da gar nicht erst drauf eingehen, weißt du, das ist, glaube ich, wichtig, weil sonst wäre ich nur immer am Hinterherrennen, weißt du, Gott will etwas tun, weißt du, Gott will nicht auf den Feind reagieren, Gott will etwas tun. Und ich glaube, da ruft er uns rein, dass wir aktiv werden, dass wir nicht sagen, okay, wir reagieren auf das, was in der Welt alles passiert, sondern wir agieren und dann reagiert die Welt auf das, was Gott durch uns tut, weißt du? Ja, genau. Es gibt, ganz interessant, gibt ja von C.S. Lewis, so hat er so eine Science-Fiction-Reihe geschrieben, also der Narnia auch geschrieben hat. Und dann gibt es eine, wo irgendwie da ist dann der Hauptcharakter auf einem anderen Planeten. Und da ist es dann so, dass da der Sündenfall nicht passiert ist. Und da leben dann auch Menschen, und da ist der Sündenfall nicht passiert. Und dann gibt es dann irgendeinen Menschen, der sich so dem Bösen, also der so das Bild für den Teufel ist, und der dann versucht quasi das, was dort der Sündenfall wäre, die dazu zu verführen. Und der Hauptcharakter, der versucht am Anfang die ganze Zeit, versucht er da mit argumentieren. Der macht tolle Argumente. Und so quasi wie wenn jetzt bei Adam und Eva jemand dabei gestanden hätte und gesagt hätte, nein, hier, deswegen tu das nicht und so weiter. Und es geht über Seiten hinweg. Aber irgendwann merkt er, hey, das bringt irgendwie nichts. Irgendwie kommt er damit nicht zum Ziel und hält dann auch, irgendwann ist er halt auch erschöpft und muss immer schlafen und so weiter. Und irgendwann bekommt er auch so irgendwie die Offenbarung, hey, es ist gar nicht jetzt von Gott dran für mich, dass ich da debattiere oder irgendwie Dings, sondern ich muss ihn eigentlich bekämpfen, weißt du, ich muss da einfach sagen, nee, du musst ihn halt besiegen. Und weißt du, so ist es auch bei uns, weißt du, du musst nicht mit dem Feind diskutieren, weißt du, Jesus hat nicht gesagt, debattiert Dämonen, sondern er hat gesagt, treibt sie aus. Weißt du, das war auch, ich meine, die haben ja auch mal, wir kennen ja die, kennst ja auch, Pastor hat ja auch im Sonntag gepredigt von dem, oder war es vorletzten Sonntag, ich weiß gar nicht mehr, von dem besessenen Gerasener. Da haben die Dämonen, die haben kurz ein bisschen, haben sie diskutiert und haben sie gesagt, ja, okay, wir wollen nicht weg von hier, aber da war dann auch kurze Sache, weißt du, war nicht so, okay, wo wollt ihr jetzt dahin oder wollt ihr lieber in die Schweine oder lieber in die Schafe oder kann ich für euch irgendwas arrangieren? Nein, nein, der hat gesagt, ja, okay, dann geht er in die Schweine, aber weg, raus, weißt du. Und ich glaube, wir müssen uns da angewöhnen, einfach kurz einen Prozess machen, auch in deinem Leben. Weißt du, wenn dich Dinge alle möglich anfliegen, weißt du, jeder Gedanke, der in der Luft rumschwirrt, das ist nicht einer, wo du unbedingt drauf eingehen musst. Du musst dir nicht alles, über alles Gedanken machen, musst nicht alles mit reinnehmen. Oder auch so, ja, manchmal bewegt man Dinge ja ein bisschen und dann irgendwann merkst du, ja, okay, vieles weißt du von Anfang an, dass es eigentlich nicht gut ist. Lass es gar nicht zu. Weißt du, bewegt die Dinge, weißt du, das sagt die Bibel auch, über das Gute sinnt nach, weißt du, bewegt das, was gut, das, was ehrlich, das, was gerecht ist, darüber sinnt nach, weißt du, und das andere brauchst du dir erst gar nicht antun, ja. Ja, und dann kriegst du auch bessere Unterscheidung, weißt du, wenn du das mal lernst, immer auf das Gute zu gehen, weißt du, dann kannst du auch Dinge von Weitem sehen, weißt du, manche Dinge merkst du vielleicht, okay, denkst du eine Weile drüber nach und irgendwann merkst du, ja, okay, eigentlich ist es nicht so die Gedanken Gottes, die ich da habe, aber wenn du es halt lernst, immer mehr das schon einfach da das Gute zu bewegen und so, dann merkst du irgendwann von Weiben, wenn die Gedanken kommen, nee, das ist nichts für mich, weißt du? Ja, das ist dann wie so ein Frühwarnsystem. Also ich meine, das ist ja gibt ja, ist ja gerade zumindest derzeit in meistens so, wer die Lufthoheit über irgendwas hat, der hat halt eigentlich, der gewinnt eigentlich, der kann sich alles rausnehmen. Und so ungefähr war im Kalten Krieg, so ist auch heute noch so, wer die Lufthoheit hat, der bestimmt einfach. Und es ist dann, da geht es halt auch darum, die möglichst früh zu sehen. Weißt du, da ging es im Kalten Krieg ging es dann darum, dass die Amerikaner wollten dann immer über Russland fliegen, ohne dass die es sehen. Und die hatten dann Flugzeuge, die fast schon ins Weltall geflogen sind, damit die Radaren das nicht mehr wahrnehmen können. Und so ist es. Ja, so ist es bei uns. Wenn wir entwickeln immer, wenn wir unsere geistlichen Sinne entwickeln, dann sehen wir das schon von Weitem kommen. Dann überraschen dich auch Dinge nicht mehr. Wenn in der Welt irgendwelche Krisen oder alles Mögliche, was passiert, dann bist du nicht so aus der Bahn geworfen und sagst, oh hoppla, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, sondern du siehst es schon von Weitem. Du siehst, ah ja, da hat mein Radar ist schon angesprungen. Ah ja, alles klar. Weißt du, dann ist es wirklich so wie bei Smith Wigglesworth, wo es heißt, wo nachts aufwacht, sieht ein Teufel, sagt, ach ja, du nur. Weißt du, da ist es nicht so, ja, da siehst du das schon kommen, da weißt du, ah ja, da denkst du ja dann manchmal, ach komm Teufel, lass dir doch was Neues einfallen, weißt du. Ja, weil, weißt du, er hat keine neuen Ideen, er hat keine neuen Pläne, weil er ist ja nicht kreativ. Und dann kannst du, wenn du da gegründet bist, dann weißt du, hey, dann siehst du das alles kommen. Und ja, genau. Und ja, ich glaube, das ist einfach Gottes Plan für uns, dass wir wirklich schon von Weitem die Dinge sehen und dass wir auch dann agieren und nicht reagieren. Weißt du, dann kannst du schon sagen, okay, dann kannst du dir, weißt du, wenn du immer reagierst, wenn du immer sagst, okay, jetzt werde ich bombardiert, dann musst du immer sofort reagieren. Aber weißt du, auch glaube ich, wenn so Kriege geführt wurden oder so, da waren diejenigen, die sich durchgesetzt haben, auch meistens die von langer Hand planen konnten, die nicht immer so sofort reagieren mussten, sondern die wussten, okay, wir werden erst das machen und das machen, die da so strategisch alles durchplanen könnten. Und weißt du, gesagt, muss man dazu sagen, unser Kampf ist natürlich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die geistlichen Mächte. Aber weißt du, da will Gott auch, dass wir strategisch agieren, dass wir seine Pläne umsetzen, dass wir nicht immer reagieren auf das, was in unserem Leben alles passiert und dann die ganze Zeit den Kopf voll haben mit allen möglichen Sorgen, die sowieso nicht eintreffen, sondern dass wir schon seine Pläne einfach da runterladen. Und ja, es ist wirklich, da musst du nichts tun, weißt du, ich habe es am Anfang gesagt, jetzt schließe ich den Kreis, ich habe es am Anfang gesagt, du musst eigentlich loslassen, weißt du, du musst dieses, ich mache es selber und ich habe die Kontrolle und ich mache das alles und das musst du einfach loslassen und dann kannst du abgeben und dann kann er dich führen und dann, ja, dann bist du immer vorne dabei. Amen. Ja, genau. Und du kannst ja einfach auch loslassen. Also das ist ja auch gar nicht schwer, weil der Herr ist in dir, oder? Sind wir uns da einig? Ja, okay, der Herr ist in dir. Oh, bloß eine hebt die Hand. Okay, gut. Okay, danke. Immer mehr werden es. Super, gut. Weil Astrid hat es ja vorhin gesagt. Ich meine, Gott wollte ja eine Beziehung. Gott wollte ja nah bei uns sein. Ich meine, ich liebe ja die Geschichte mit Adam und Eva. Und es war einfach so toll, die Beziehung zu den beiden. Wie einfach die Gott hatte. Er ging mit ihnen spazieren in der Abendkühle, hat mit ihnen gesprochen. Ich habe es im Encounter-Wochenende ja auch gesagt. Ich liebe die Situation, wo einfach Gott zu Adam kommt, die Tiere bringt und Gott und Adam durfte sie benennen. Das ist für mich so ein toller Ausdruck dieser gigantischen Beziehung. Und jetzt kam ja, klar, der Sündenfall kam, dann kam Jesus wieder und er hat es ja wieder hergestellt, aber nicht auf den alten Zustand, sondern noch in einen viel besseren. Das heißt, wir sind nicht nur quasi so Seite an Seite mit Gott, sondern Gott ist in uns. Und das ist ja noch viel besser. Und ja, so wie es Joshua auch gesagt hat, wir können einfach auch in der Zuversicht gehen, wie Gott ist in uns. Wir müssen gar nicht mehr irgendwie Angst haben vor irgendwelchen Attacken des Feindes, vor Lügen, vor Intrigen, was auch immer, weil Gott ist in dir. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes durch Jesus geworden. Und ich habe das heute Morgen gelesen in einem Canyon-Buch, da ging es eben darum, was passierte in der Apostelgeschichte, was hat denn der Heilige Geist so alles gemacht. Und da ging es darum, dass er in uns eingezogen ist, weil wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Und dachte immer, was bedeutet das oder was ist das eigentlich, was heißt es? Und dann habe ich so nachgedacht, wo ging es denn los? Wenn wir uns das sehen, so die Bundeslade und so, die war ja dann im Zelt der Begegnung. Und dann war ja so, dann, wenn Mose reinging, kam ja dann die Feuersäule oder die Wolkensäule hinab. Und da war ja so eine Gegenwart Gottes da, dass, glaube ich, die Israeliten vor die Zelte kamen und ehrfürchtig auf den Boden fielen, weil irgendwo Gott in einem Zelt war. Und da musst du denken, was für eine Ehrfurcht, was für eine Kraft da war, wo er nur in ein Zelt gekommen ist. Oder dann ging es ja weiter, dann haben sie ja mal, David hat ja die Bundeslade nach Jerusalem zurückgeholt. Und da war so eine Kraft da, dass einer, was Usia, ich bin mir unsicher, der dann gestorben ist. Was er? Ich weiß nicht. Okay, auf jeden Fall einer hat die Bade getragen und dann sind sie gestolpert, das wäre fast runtergeflogen und er wollte es eigentlich nur gut machen. Er hat sie angefasst und ist gestorben, weil da so eine Power drin war, nur in diesem, in der Holzbox effektiv. Also war es ja nur. Und dann ging es ja weiter und dann war der Tempel von Jerusalem und Gott war dann in diesem Tempel. Und wir, als wir in Israel waren 2018, waren wir auch unterhalb des Tempelberges, da gibt es ja so diese Katakomben, diese Wege und da gibt es diesen einen Bereich, der quasi am nächsten, am Allerheiligsten liegt. Und selbst da ist die Gegenwart Gottes noch so zu spüren. Und ich meine, man muss sich das vorstellen, Gott war ja in dem Tempel, das war ja sein Zuhause, sein Wohnort und wenn jetzt nach tausenden Jahren immer noch so eine Gegenwart da so stark zu spüren ist. Und ich meine, als Jesus gestorben ist, wir wissen es alle, ist der Tempel zerrissen von oben nach unten. Der Vorhang ist zerrissen, dann geht von oben nach unten und Gott ist ausgezogen aus dem Tempel. Und wenn wir jetzt noch spüren, was für eine Gegenwart in diesem Tempel war, nach so langer Zeit, was ist dann in dir? Es ist doch krass, oder? Ich meine, er hat keine irdische Wohnung mehr, Gott. Er ist in keinem Tempel mehr, er versteckt sich nicht mehr hinter einem Vorhang, er ist nicht in einem Allerheiligsten, in einem Zelt oder in einer Holzbox, sondern er ist in dir. Diese ganze Kraft Gottes durch den Heiligen Geist hat in dir Wohnung genommen. Was soll denn da noch kommen? Was soll denn da noch passieren, was dir Angst macht? Was soll denn da noch gegen dich aufgefahren werden, wo du sagst, oh nein, Hilfe, was soll ich tun und ich habe Angst und nichts mehr, gar nichts mehr. Weil der Stärkste, der Größte, der Gott, der alles erschaffen hat, der Powervollste, der voller Liebe, voller Freude, voller Frieden, voller Kraft ist, komplett in dich eingezogen. Von oben bis unten sein. Und Kenyon hat auch geschrieben, dass dadurch, dass wir den Tempel des Heiligen Geistes sind, sollten wir unseren Tempel auch heilig und rein halten. Und dann habe ich irgendwie so gesehen, wie so Engel in dem Tempel sind und mit so kleinen Beselchen irgendwie so die Ecken ausbürsten. Und also, es ist natürlich auch wichtig, dass wir auch unseren Tempel einfach reinhalten. Weil ich meine, es passiert so viel, wie der Joshua gesagt hat, es kommen Gedanken, es kommen Dinge angeflogen, die einfach nicht gut sind, die nicht vom Herrn sind, die der Feind dir jetzt aufs Tablett legt, die vielleicht andere Menschen machen. Und dadurch können wir einfach unseren Tempel auch wieder verschmutzen, wo der Heilige Geist sich jetzt nicht mehr so wohl fühlt. Also ich glaube nicht, dass er wird nicht mehr ausziehen. Aber ich meine, jeder von uns fühlt sich, glaube ich, in einem sauberen Haus am wohlsten, oder? Ja, also ich war mal in Hotels und es war wirklich widerlich, wenn es überall schmutzig ist und Haare rumliegen und es müffelt und alles klebt, das ist sehr eklig und das will ich dem Heiligen Geist eigentlich nicht antun, ich hoffe ihr auch nicht und es ist einfach wichtig, dass wir wirklich Jesus und dem Heiligen Geist den Freiraum geben und sagen, ja Herr, du darfst mich auch verändern. Wenn da Dinge sind in meinem Herzen, ich meine, wir merken das ja, wenn da Gedanken sind, wenn da Verhaltensmuster sind, wenn da irgendwas, wenn es da knirscht, wenn es da irgendwie, wir merken das ja. Wir haben die Unterscheidung. Dann dürfen wir das zu Gott bringen und sagen, Herr, hilf mir, das zu überwinden. Bring das weg aus meiner Seele. Hilf mir, diese Gedanken loszulassen. Hilf mir, der Person zu vergeben. Damit der Heilige Geist immer mehr Raum in uns einnehmen kann, damit es sich wohlfühlt, damit es sich ausbreiten kann in seiner Fülle, dass wir auch, wie in so einem Haus, ist unser Tempel, dass einfach das Licht rausstrahlt, dass wir nicht irgendwie, dass die Fenster nicht zu sind und schmutzig sind und voll verstaubt, sondern dass es wirklich alles sauber ist, alles rein, alles heilig, dass wirklich die Fenster aufgerissen werden können und alles rausstrahlt zu den Menschen und die Menschen dadurch angezogen werden. Weil die Menschen werden einfach durch die Liebe in uns angezogen, durch die Freude. Weil das ist was einfach den Menschen so sehr fehlt in der Welt. Deswegen möchte ich euch wirklich ermutigen, denkt wirklich immer dran, der Herr lebt in dir. Der Herr lebt in dir mit seiner ganzen Kraft. Lies es wirklich im Alten Testament, wie krass Gott ist. Wie krass Gott ist, wie er sich präsentiert hat. Und der gleiche Gott lebt in dir und möchte wirklich in dir immer mehr Raum nehmen und zu den Menschen rausgehen. Amen. Wow. Ja, ihr Lieben, ich kann was Persönliches sagen. Wir hatten am Samstag Nachmittag, ihr hattet ein super Buffet hier, habe ich gesehen. Die lieben Leute aus unserer Gemeinde haben uns schöne Bilder geschickt. Und wir hatten Gottesdienst. Und ich hatte, wisst ihr was, ich hatte eine super Predigt vorbereitet. Und nachts um 1 Uhr, Samstagmorgen, 1.30 Uhr, bin ich aufgewacht. Und ich bin Ingenieur, ich denke in Zahlen. Ja. Und wenn Gott mit mir spricht, dann spricht er in Zahlen mit mir. Ich sehe vor mir, wirklich, ich sehe vor mir Psalm 113, 9. Okay, jetzt könnt ihr euch vorstellen, nachts um 1.30 Uhr, was ist es da in eurem Schlafzimmer? Hoffentlich wie bei mir, Kuhnacht. Kuhnacht. Okay. Aber ein paar Minuten später ist meine Frau aufgestanden, hat sich einen Tee gemacht oder was. Und dann habe ich gleich Licht angemacht. Ja, habe ich gleich Licht angemacht. Ich habe immer, ich hoffe, ihr habt das auch. Ich habe so ein neues, kleines neues Testament am Bett liegen. Und haben nachgeguckt. Seid ihr gespannt? Das war so deutlich, dass ich am Samstag gesagt habe, nee, die alte Predigt ist gut, aber jetzt investiere ich nochmal den Samstag und bereite mich auf den 113 vor. Okay? Ich lese euch den Vers, nein, wir lesen ihn ganz. Er fängt an mit Halleluja. Wow. Lobet ihr Knechte den Herrn, lobet den Namen des Herrn, gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Vers 3, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Vers 4, der Herr ist hoch über alle Völker, seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Vers 5, wer ist wie der Herr, unser Gott im Himmel und auf Erden, der oben thront in der Höhe, Vers 6, der niederschaut in die Tiefe. Das ist der Psalm fast zu Ende, Vers 9 ist der letzte Vers. Haben wir nur noch 3. Merkt ihr was? Loben, loben, loben, loben, loben. Der niederschaut in die Tiefe, der den Geringen aufrichtet, aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Wozu? Dass er ihn setze neben Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes. Jetzt kommt Vers 9. Der die Unfruchtbare, lass es mal sinken, der die Unfruchtbare im Haus zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja. Amen. Ihr Lieben, Vers 9 ist das Ende und nur das habe ich gesehen, aber wir lesen nicht nur Verse, sondern wir nehmen das Ganze. Amen. Deswegen gilt es auch so. Aber wisst ihr, manchmal kauft man sich einen 400-Seiten-Roman und hat man keine Zeit, den zu lesen. Was macht man? Man liest die letzten 10 Seiten oder weiß man auch, was passiert. Und genauso ist hier, das tun wir mal von hinten, okay? Wir machen das mal ganz von hinten. Ja? Wir lesen von hinten nach vorne. Ihr Lieben, die Hauptaussage ist, die Unfruchtbare kommt zu Ehren. Ihr Lieben, die wird nicht eine Kindermutter gleich, sondern sie darf im Haus bleiben. Was heißt das? Wisst ihr, was früher war? Die Frau war unfruchtbar. Wisst ihr, das ist ja immer die Frau schuld. Okay? Die Frau ist unfruchtbar. Sie muss das Haus verlassen. Und Gott sagt, nein, nein, nein, nein, nein, nicht bei mir. Auch wenn du im Moment in Problemen bist, du bleibst in meinem Haus. Du bleibst. Und am Ende wirst du eine Kindermutter. Amen. Und wisst ihr was? Also ich war bei allen 3 Geburten dabei und ich habe das miterlebt, eine Geburt, du mal leidet als Mann, leidet man schon richtig mit, ja, wenn's, ja, ihr Lieben, es ist wirklich so, alles was damit mit dem Thema zu tun hat, hat mit Durchbruch zu tun. Mann, das ist ein absolutes Thema. Und wenn das ein Thema ist, mich hat es so berührt Und ich bin froh, ich möchte das wirklich auch aussprechen, das ist wirklich Situation jetzt. Wir sind in einer Situation der Durchbrüche, des Neuen und es kommt hier wirklich hervor. Und das, was wir, es geht ja nicht nur um Kinder, sondern es geht um Dinge in meinem und deinem Leben, die einfach im Moment schlafen, die unfruchtbar sind und die kommen jetzt hervor und sie werden fruchtbar. Und Gott sagt, auch wenn du da eine Pause machst gerade, ich sehe deine Pause schon lang, du bleibst in meinem Haus, ich verstoß dich nicht. Und ich sag dir was, der Tag kommt, sagt Gott, du wirst fruchtbar und du wirst eine reiche Kindermutter. Amen. Ist ganz, ganz wichtig. Gehen wir da mal zurück. Er hebt den Geringen auf und erhöht den Armen. Und woraus erhöht er ihn? Aus dem Staub und aus dem Schmutz. Das ist ganz wichtig. Wisst ihr, ich liebe das an dieser Gemeinde, an diesem Netzwerk, dass es eben nicht nur die Reichen und die Schönen sind, sondern es ist wirklich für alle. Amen. Und es sind wirklich, das ist wirklich aus dem Staub erhebt er uns. Was heißt es? Der wäscht uns ab. Er macht den Schmutz weg und er stellt uns vollkommen wieder her. Wo kommen wir hin? Neben die Fürsten. Hier stehen die Fürsten des Landes, aber wir wissen alle, was das ist. Königskinder. Er macht aus uns Königskinder. Du kannst mit Staub bedeckt sein, du kannst schmutzig sein. Du bist ein Königskind. Und wenn du noch keins bist, du wirst ein Königskind. Ganz einfach, mit Jesus Christus ein Königskind. So, und jetzt die Frage, wie kommen wir überhaupt in diese Schiene, dass der Geringe erhoben wird, dass der Arme wiederhergestellt wird, dass der Unfruchtbare fruchtbar wird? Wie geht das? Jetzt gehen wir ganz zurück. 6 Verse von 9 Versen. Loben, loben, loben. Gott preisen, in der Höhe, über alles, was im Leben ist, alles, was mich runterdrücken will, alles, was das loben, loben, loben. Und dann setzt sich alles andere eigentlich frei. Amen. Wollen wir das? Ich möchte einfach das aussprechen, diese Fruchtbarkeit. Ich möchte auch wirklich ein Ja, wir sind ja immer noch im Februar, sind wir schon, aber ein Ja der Fruchtbarkeit. Und wirklich auch ein neues Wachstum und neue Wege kommen da auch vor. Und wo man immer denkt, das machen wir nicht mehr, erfüllt es wieder neu auf neuen Wegen. Amen. Amen. Danke, Hans-Gerd. Ich musste vorhin so schmunzeln, als ich reinkam und Johannes gesehen habe mit dem, ich weiß gar nicht, wie nennt man das Teil? Tuba. Ich war Tuba. Tuba, Tuba. Ja, ich bin Ausländer, ja, ich darf das. Ich habe letztens zu Tobi gesagt, ich war noch nie in einer Gemeinde, wo ich ein Blasinstrument gesehen habe. Und hier spielt jeder, gefühlt jeder zweite ein Blasinstrument. Aber der toppt sie alle, ja. Also er hat das größte Time. Tobi wird später sich auch eine bestellen. Ja, den konnte ich mir nicht verkneifen. Vor ein paar Tagen lag ich so im Bett und war so ein bisschen am Meditieren, so kurz vorm Einschlafen. Ich habe mich gewehrt gegen das Einschlafen, habe meditiert und habe über die Stelle nachgedacht, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, und so kurz bevor ich eingepennt bin, habe ich gedacht, boah, wie kommt sein Wille, wie geschieht sein Wille auf Erden? Und da versuche ich ein bisschen anzuschließen, gerade bei dem, was Hans-Gerd gesagt hat. Sein Wille geschieht auf dem Planeten Erde, wenn wir anfangen, gehorsam zu sein, oder? Also ich meine, Gott hat einen Willen, ja, wir wollen alle den Herrn als Hirten haben, oder? Wir wollen alle unserem Hirten nachlaufen, aber bevor du einen Hirten hast, brauchst du einen Herrn, weil der Herr ist unser Hirte, richtig? Wir kommen nicht an diese stillen Wasser, wenn er nicht vor unser Herr ist. Das heißt, wenn wir über Gott als Herrn nachdenken, dann reden wir über Gott als König, als Herr, der einen Plan verfolgt, der einen Plan hat, der sich danach sehnt, dass sein Fußvolk, du und ich, wir als Gemeinde anfangen zu erkennen, was er möchte und in diesen Dingen wandeln, dass wir lernen, gehorsam zu sein, ja? Und es hat mich so erschlagen, als ich so sah, im Bett lag, kurz vorm Einschlafen, boah, Gott will seinen Willen durch Menschen vollbringen, die lernen, gehorsam zu sein. Und ich glaube, das ist etwas, was wir immer mehr lernen dürfen, wenn wir sagen wollen, wir wollen fruchtbar sein, wir wollen Frucht bringen. Dann müssen wir gehorsam lernen. Ja, die krassesten Stories meines Lebens haben damit angefangen, dass ich einen Schritt gemacht habe und gesagt habe, Gott, ich will auf deine Stimme hören, ich will gehorsam sein. Ich weiß noch einmal, da war ich auf dem Weg nach Hause, ich war noch ein Student, habe von BAföG gelebt, ja, 670 Euro war das damals, Cash auf die Hand. Ich sage immer zu Mary, du hast mich nur wegen meinem BAföG geheiratet. Und ich sagte immer, ja, habe ich. Und wir hatten nicht so viel Kohle, ja. Ich war am Studieren und Mary war eine tolle Frau zu Hause, hat schön Essen gemacht. Und ich war auf dem Weg nach Hause und ich bin so die Generation Bankkarte, ja, ich habe selten Bargeld dabei, ja, wenn du Geld von mir brauchst, dann erinnere mich eine Woche im Voraus, damit ich es hoffentlich zur Bank schaffe, ja, ich bin so die Generation Karte und mit Apple Pay bin ich noch viel glücklicher, ich muss da nicht mal mein Portemonnaie dabei haben, ich brauche nur mein Handy, zack, ja, wenn die Polizei mich anhält und sagt, wo ist ihr Führerschein, dann sage ich, google mich auf Google und du findest mich, ja, so hast du meine Personaldaten. Auf jeden Fall, ich war auf dem Weg nach Hause. Und es kommt nie vor, dass ich Geld dabei habe. Und ich hatte 100 Euro in der Hosentasche, ja. Und ich bin so auf dem Weg und sehe so ein Mädchen und ich habe den Eindruck gehabt, dass der Heilige Geist gesagt hat, hey, sprich die an. Und ich bin dann da hingegangen und habe ihr von Jesus erzählt, haben so ein bisschen geredet. Und während ich mich mit ihr am Unterhalten bin, höre ich, wie der Heilige Geist sehr deutlich sagt, gib mir die 100 Euro. Und 100 Euro, ey, das war mehr als, ey, das war viel Geld. Und hinzu kommt, dass Mary nicht kurz davor war, einen Missionseinsatz zu machen. Und wir wollten ganz viele Stifte kaufen und deutsche Qualität natürlich. Also nichts von AliExpress oder Temu oder sowas, sondern wir wollten Qualität, deutsche Qualität, made in Germany. Ja, so Herlitz und sowas. Und hatten vor, für 1000 Euro einzukaufen. Das heißt, diese 100 Euro, das war für mich richtig viel Kohle. Und dann sagt der Heilige Geist, gib ihr diese 100 Euro. Nicht so ein Heiliger Geist, hättest du wohl gern, ne? Und ich fange an, so in meinem Herz zu kämpfen, aber ich wusste in dem Moment, wenn ich das nicht mache, dann habe ich ein Problem, habe ich rebelliert, ja? Und dann schnapp ich so, packe ich so meine Hosentasche, drück dem Mädchen die 100 Euro in die Hand und ich habe eigentlich nicht so viel erwartet und auf einmal fängt die volle Pulle an zu weinen und sagt mir, ey, Hutan, also sie kannte meinen Namen nicht, hat gesagt, ey, du, keine Ahnung, wie die mich genannt hat, sagt die, heute ist mein 18. Geburtstag. Und sie will ihren Führerschein machen und niemand hat ihr zu ihrem Geburtstag Geld geschenkt. Ich bin der Erste, der ihr Geld geschenkt hat. Boah, ich war total geschockt, ja, und bin nach Hause gegangen und habe diesen Gehorsamsschritt gemacht. Und weißt du, wenn wir lernen, gehorsam zu sein, dann erstattet Gott uns das wieder. Ein paar Tage später habe ich 2 Überweisungen wert von 500 Euro bekommen, um die 1000 Euro für die Kinder dort die Sachen einzukaufen. Und da will ich dich ermutigen. Hey, weißt du, wenn du dir die Bibel anschaust, jedes Mal, wenn die Jünger eine Krise hatten, nicht weitergekommen sind, war ihr Durchbruch da drin, die Frucht lag da drin, gehorsam zu sein. Ja, als sie die ganze Nacht versucht haben zu angeln und nichts eingebracht haben, absolut Frucht leer waren, keine Frucht da war, kommt Jesus, der keine Ahnung von Angeln hat eigentlich, ja, rein im Natürlichen, er ist ja Zimmermann gewesen, und sagt, ey, wirft eure Netze nochmal aus. Und ich meine, die Jünger hätten das debattieren können, hätten sich hinstellen können, ja, wir haben doch die ganze Nacht. Und dann sagen sie, ey Gott, auf dein Wort hin wollen wir die Netze noch einmal auswerfen. Wenn du das gesagt hast, Gott, weißt du, wenn du sprichst, dann ist hinter deinem Wort immer ein Wunder verborgen. Ja, wir wollen lernen, gehorsam zu sein, weil hinter Gehorsam sind immer die Wunder Gottes verborgen. Und sie fassen diesen Schritt, fassen diese Entscheidung, gehorsam zu sein, werfen die Netze aus und wir wissen, was passiert ist. Da kam so viel Fisch rein, dass die noch ein anderes Boot dazu holen mussten, um das Ding an Land zu ziehen. Also ich meine, das ist doch eine gute Strategie, oder? Wenn du einen Durchbruch in deinem Leben brauchst, wenn du irgendwo hinkommen möchtest, einfach auf seine Stimme zu hören, weil seine Stimme führt dich immer in Sieg hinein. Seine Stimme führt dich immer in Bestimmung hinein. Ich finde es so interessant über Jesus, das ist, glaube ich, Hebräer 5, Vers 8 oder sowas, da wird Jesus beschrieben, als er am Kreuz hing und sowas, als er gelitten hat. Und dann heißt es, durch das Leid, das er litt, lernte er den Gehorsam. Und ich finde das immer so interessant, weißt du, der Sohn Gottes lernte durch Leid Gehorsam. Weißt du, wenn Gott zu uns spricht, ist das manchmal nicht so easy peasy, ja. Manchmal ist es wirklich ein Glaubensschritt, eine Glaubensherausforderung, wie Petrus, als das Boot ging. Das war risikohaft, das war gefährlich. Und Jesus, als er am Kreuz hing, weißt du, es war nicht unbedingt easy. Aber er traf die Entscheidung, hey, ich will gehorsam sein, weil ich bin Sohn, richtig? Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Jesus hat uns vorgelebt, wie radikaler Gehorsam ausschaut. Er hat nichts von sich zurückgehalten. So wollen wir sein als Söhne und Töchter. Wir wollen radikal, gehorsam, hingegeben sein. Und egal, ob es uns gerade schmerzt, diese Entscheidung zu treffen oder nicht, wir wollen diese Entscheidung treffen für ihn, weil so sind Söhne und Töchter. Wir sind gehorsam und wir wissen, dahinter ist Freude verborgen. Weißt du, Jesus erduldete das Kreuz um der vor ihm liegenden Freude willen, richtig? Weißt du, jedes Mal, wenn wir gehorsam sind und egal, ob wir es verstehen oder nicht, die Frucht davon, das Resultat davon wird immer von Freude begleitet sein, weil Freude und Wunder warten hinter den Dingern, ja? Einmal war ich so bei mir im Kinderschlafzimmer noch, als ich bei meinen Eltern gelebt habe, ich muss so 17, 18 gewesen sein und dann schaue ich so aus meinem Fenster, ich hatte so ein Dachfenster und ich sehe so, da war eine Grundschule so, keine Ahnung, 100 Meter weit weg hinter unserem Haus und dann sehe ich ein paar Jugendliche und ich spüre, wie der Heilige Geist zu mir sagt, geh dahin. Und ich hatte eigentlich keinen Bock, es war relativ spät, es war 11 Uhr oder sowas und ich bin da tatsächlich hingegangen und weißt du, was ich erlebt habe, einfach, das war einfach krass, das war Wort der Kenntnis für ein Ohr gesund und sowas und bin mit einer Person ins Gespräch gekommen, die absolut kaputt aussah, also ich habe selten, das war ein junges Mädchen, die war glaube ich 20, 21, absolut kaputt. Und ich frage sie so, hey, was ist los mit deinem Leben? Warum siehst du so fertig aus? Ich habe sie relativ direkt gefragt. Und weil die sah wirklich nicht gut aus. Und die sagt, ey, weißt du, wofür ich mich entschieden habe berufsmäßig? Ich möchte Pornodarstellerin werden und ich bin gerade Prostituierte. Weißt du, und da konnte ich einfach das Evangelium reinbringen. Weißt du, es war nicht geplant. Ich hatte das nicht vor, ich hatte das nicht auf meine Agenda geschrieben, sondern was war der Schlüssel, um so eine Person mit der Liebe Jesu zu erreichen? Es war Gehorsam. Jedes Mal, wenn wir lernen, gehorsam zu sein, da sind die Wunder Gottes verborgen. Und da will ich dich ermutigen und da will ich dich ganz herzlich zu einladen heute Abend. Lass uns gehorsam lernen, weil das ist eine Tugend, die der Vater für uns hat und die absolut ehrenswert ist als Söhne und Töchter Gottes. Amen. So stark. Ja, wir sind Söhne und Töchter. Und mir ging das den ganzen Tag heute durch den Kopf, dass wir wirklich Söhne und Töchter sind. Am Sonntag im Gottesdienst hat der Pastor gepredigt, wir sind eingepfropft. Wir sind der wilde Ölbaum, vom wilden Ölbaum eingepfropft in den Leib Christi, unser großer Bruder, in den sind wir eingepfropft. Und ich habe heute Mittag angefangen, meine Obstbäume zu schneiden. Und wenn man da so eine Weile beschäftigt, schneidet man viel an Bäumen ab. Und dann habe ich das so... Ja, kam mir das immer wieder. Was heißt es, eingepfropft sein? Ja, die Gottes Liebe fließt durch uns durch. Das, was durch den jüdischen Ölbaum fließt, fließt durch uns durch. Ja, das heißt, Gottes Liebe fließt durch uns durch. Und wir dürfen uns das bewusst machen, dass Gott durch uns durchfließt. Seine Liebe, seine Kraft durch den Heiligen Geist in uns, ja, kommt das zum Ausdruck, was durch uns durchfließt. Und wir sind eingepfropft, heißt, man verwächst quasi mit der Ursprungspflanze und beginnt dann weiter zu wachsen. Und ja, also so wie beim Obstbaum ist es auch manchmal so, dass man Dinge abgeschnitten werden, die dann nichts zu tun haben. Einen Obstbaum muss man auch zurückschneiden, damit er im nächsten Jahr Frucht bringt. Das heißt, er treibt manchmal auch wilde Äste, die einfach da nicht hingehören, die werden rausgeschnitten. Und ja, das kann bei uns auch mal schmerzhaft sein, dass wenn Gott seine Finger bei uns auf was legt, was da keinen Platz hat, was austreibt, ja, aus unserem wilden Ast, der da noch rauskommt, ja, dann setzt er die Schere an. Aber das ist nicht, um uns weh zu tun, sondern im Umkehrschluss, damit noch was Besseres hervorkommt, damit noch eine bessere Frucht hervorkommt, muss das alles weggeschnitten werden, was von diesem wilden Ölbaum noch mitkommt, damit wir wirklich eins werden, ja, zu dieser Pflanze, zu diesem Ast, zu diesem starken Ast, die Gott für uns vorhat. Und ja, wir dürfen uns bewusst machen, dass durch die Kraft, die von der Wurzel kommt, ja, weil das wirklich von Gott kommt, fließt quasi der gleiche Saft, also Gottes Kraft durch uns durch, ja, und das treibt dann quasi durch uns durch und bringt Frucht. Ja, wir dürfen die Frucht bringen, die Gott für uns vorherbestimmt hat. Und diese Frucht, ja, das hat jeder von uns darf sich bewusst machen. Nicht, das ist nur für die oder das ist nur für die, sondern jeder. Ja, wenn wir das annehmen, dass der Herr unser Gott ist, ja, und der Herr ist mein Hirte, so wie Hutan angefangen hat, ist wirklich, wenn wir das annehmen, der Herr ist mein Hirte, ja, dann wachsen wir wirklich da und werden ein starker Baum und so wie das Bild in der Bibel heißt, gepflanzt an frischen Wasserbächen. Ja, es ist nicht, dass da irgendwie was Komisches aus der Wurzel hochgetrieben wird, oder, ja, sondern an frischen Wasserbächen. Wir sind gepflanzt an frische Wasserbächen und diese Kraft, die aus der Wurzel kommt, ja, kommt zum Tragen, ja, durch uns und bringt Frucht. Und diese Frucht, ja, ist nicht für uns bestimmt. Ein Baum, also schön, dass der Äpfel oder Birnen oder Zwetschgen hat, schöne Frucht, aber er hat selber davon nichts. Ja, sondern das ist wirklich für jemand anders. Ja, das heißt, die Frucht, die durch uns wächst, dürfen wir wirklich weitergeben. Und das ist das, was Gott von uns möchte, dass die Frucht, die wir treiben oder die wir hervorbringen, so rum, ja, dass die weitergegeben wird. Und das kann sich wirklich jeder bewusst machen, dass jeder seinen Platz an diesem großen Baum hat. Ja, jeder hat seine Stelle und das ist genau deine Stelle, wo du eingepflanzt bist. Das ist auch ganz wichtig beim Pfropfen, dass man nicht einfach irgendwo angesetzt wird, sondern das muss man wirklich wissen, wie man da anfängt, damit du in diese Ader des Baumes eingepfropft wirst und der Saft wirklich in dich, weil sonst stirbst du ab. Ja, und das heißt, von daher, Gott macht es genau perfekt für dich. Das heißt, wir dürfen uns bewusst machen, dass jeder seinen Platz an den Ästen, an dem Platz hat, wurdest du eingepfropft und ja, du treibst. Du wächst an, du wächst quasi mehr zu Jesus hin, er fließt durch dich durch, ja, und du bringst Frucht. Du bist nicht einfach nur ein Asch, der dann da ist und der hat vielleicht Blätter, ja, sondern du wirst Frucht bringen. Und wir dürfen uns danach ausstrecken und dürfen sagen, ja Herr, ja, danke, dass du durch mich durchfließt. Ja, ich stelle mich wirklich auf das, was du mir zugesagt hast. Ja, ich bete um Heilung, es passiert. Ja, ich treibe Dämonen aus, weil du es zugesagt hast. Ja, ich habe auch Canyon gelesen und bin dann im Epheser 3, Vers 20 hängen geblieben, ja, dass wir noch mehr tun dürfen, weil durch die Kraft, die in uns lebt, der Heilige Geist ist in uns, ja, und dann dürfen wir noch mehr tun. Ja, wirklich, Jesus ist in den Himmel aufgefahren, hat uns nicht als Weisen zurückgelassen, sondern hat uns den Heiligen Geist geschickt, damit wir noch mehr tun können, ja, wie er getan haben. Und das dürfen wir uns bewusst machen, dass das, was uns herauskommt, ja, das ist diese Frucht und die verändert unser Umfeld, die verändert wirklich das, was um uns passiert und jeder auf seine Art und Weise. Das ist bei dir anders wie bei mir, das ist bei dir anders wie hier, das ist, jeder hat wirklich seinen Platz, ja, und seine Frucht, die wirklich Gott nutzt, ja, um das Umfeld zu verändern und seine Liebe in die Welt zu tragen. Ja, und auf das dürfen wir uns stellen, bewusst zu machen, auch wenn der Feind kommt und irgendwie versucht, uns da irgendwie Dinge vorzugaukeln. Das ist nicht so. Wir haben unseren Platz, wir sind eingepfropft und Gottes Kraft fließt durch uns. Da kriegt uns keiner weg, wir sind verwachsen, da kann passieren, was will. Ein Baum, der kann sich auch im Wind bewegen, ja, aber dieser Ast ist fest, ja, verpfropft mit diesem, ja, an dem großen Ast und an den Wurzeln, ja, und es ist eins geworden. Die Stelle ist so verbunden, dass da nichts mehr passieren kann. Das heißt, wir sind uns bewusst, ja, der Jesus fließt durch uns, Gottes Liebe fließt durch uns und das dürfen wir weitergeben. Amen. Ich stand heute in der Arztpraxis, um was abzuholen und schaue auf so einen Kalender drauf und da steht dann, Glück ist, wenn die Gedanken, die Worte und die Taten übereinstimmen. Dachte ich, könnte ja fast schon Bibelvers sein. Bin näher hingegangen, stand da Gandhi drauf. Dachte ich, wow, weiser Mann, hat er bestimmt aus der Bibel abgeguckt. Fand ich gut, hat mich so ein bisschen beschäftigt. Ich bin damit heim und dachte mir, wow, die armen Kreaturen, die Jesus noch nicht haben, die kriegen das ja nicht hin, das funktioniert nicht. Aber wie gut, dass die Jesus haben und immer mehr, dass die das gar nicht aus sich selber machen müssen. Und so im Laufe des Tages ging mir das so ein bisschen wieder verloren. Und heute Abend, als ich hergefahren bin, habe ich eine Predigt gehört über Abraham. Jetzt, was hat Glück mit Abraham zu tun? Ich habe mir überlegt, wie schaffe ich das, wovon hängt es ab, dass meine Taten und meine Worte und meine Gedanken in Einheit kommen? Und das Wort sagt, wir sollen unsere Gedanken erneuern. Das heißt, unseren Fokus, Gedanken sind eigentlich ja nichts anderes als unser Fokus in unserem Innersten. Das heißt, welche Bilder schaue ich an in meinen Gedanken? Worauf fokussiere ich mich? Und Abraham, hätte der, als Gott zu ihm gesagt hat, du wirst Vater vieler Völker werden, hätte er in seinem Inneren das Bild gehabt, wow, hey, ich bin um die 100. Relativ unwahrscheinlich, dass da irgendwas noch funktioniert, damit ich Vater von vielen Völkern sein kann. Hätte er so gedacht, dann wäre das nichts geworden. Er hat aber das innere Bild gekriegt. Und ich glaube, dass Papa Gott ganz oft mit uns spricht über Bilder. Weil er weiß, er hat uns ja auch dieses bildhafte Vorstellungsvermögen gegeben. Und ich glaube, ganz oft gibt er uns Bilder. Und zu Abraham hat er gesagt, er soll euch bei Nacht die Sterne zählen und bei Tag den Sand. Das hat mich schon echt total begeistert, weil an einer anderen Stelle sagt das Wort, dass wir Tag und Nacht über sein Wort nachsinnen sollen. Das heißt, er lädt uns dazu ein, wenn Papa mir was aufs Herz legt, ja, ein Plan, etwas, wo er für mich vorbereitet hat, einen Weg, dann gibt er mir auch das Bild dazu. Und dann kann ich entweder sagen, okay, Papa, ich habe dich schon verstanden, aber du weißt schon, wann ich geboren bin. Du weißt schon, wie alt ich bin, oder? Du weißt schon, dass die anderen rechts und links von mir, die reden eigentlich schon von Vorruhestand. Und ich in dem Moment denke, okay, ja, stimmt. Ich laufe des Weges und da kommt ein kleines Mädchen und sagt zu seiner Mama, Oma. Ja, ich könnte sagen, okay, ich sehe, ich weiß, wie alt ich bin. Ich weiß, wie andere in dem Moment über mich vielleicht denken, wie sie mich sehen. Ja, die sehen mich eher schon in der Rente oder im Vorruhestand. Aber ich darf dann fragen, Papa, wie siehst du mich? Und Papa sieht mich da, wo er mich haben möchte. Und da auf dem Weg, an diesem Platz, wo er mich haben möchte, da hat er für mich alles vorbereitet, was ich brauche. Unabhängig von meinem Alter. Er hat alle Fähigkeiten, er hat mir Menschen um mich rumgestellt, die vielleicht genau das haben, was ich im Moment nicht zu haben scheine, aber er hat für mich vorbereitet Dinge, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Und der Trick 7 ist der, dass er mir die nicht rechts und links wie so Päckchen an Weihnachten um mich rumlegt, sondern er sagt, geh den ersten Schritt. Geh den ersten Schritt und wenn du den ersten Schritt gegangen bist, dann zeige ich dir was. Und dann gehst du einen zweiten Schritt und er gibt dir in dem Moment genau das, was du brauchst. Und so wächst Glaube. So wächst Glaube. Glaube wächst dann, wenn wir gehen. Glaube wächst dann, wenn wir gehen und erleben, dass er uns versorgt. So wie es der Hutan erzählt hat. Ja? Er ist gegangen, er hat im Gehorsam genau das getan, was Papa ihm gegeben hat. Und er hat erlebt, so wie Abraham erlebt hat, hey, wenn ich diesen Schritt gehe, dann bekomme ich genau das, was für mich gerade an dem Zeitpunkt das Richtige ist. Und da will ich dich echt ermutigen. Geh den Schritt, geh den Weg und erwarte von deinem Papa, dass er dich belohnt und zwar reichlich. Weil du dann wie in einem Uhrwerk genau an der Stelle bist, wo Papa dich haben will. Und du kannst an keinem anderen Platz glücklicher sein und vollkommener dich fühlen und in mehr Ruhe kommen als da, wo er dich haben möchte. Amen. Ja, die Erwartung macht den Unterschied, glaube ich. Was du erwartest, wirst du auch ernten, ja. Ich würde so an diesen Kampf David gegen Goliath erinnert. Ja, dieser Goliath, 2,50 Meter, 3 Meter groß, Rüstung, Schwert und verspottet das Volk Gottes. Ja, und der Saul hat fragen lassen, wer kämpft jetzt gegen den, wer traut sich, ja. Und dann kommt dieser kleine David, der war, glaube ich, etwas kürzer geraten, ja. Es kommt tatsächlich nicht auf die Größe an, ja. Es kommt nicht auf die Größe an, ja. Und dem wollten sie auch die Rüstung vom Saul anlegen, ne. Die hat dem ja nicht gepasst, ne. Der wäre zusammengebrochen unter der Rüstung, ne. Ich weiß es nicht, ich stelle es mir so immer vor, ne? Und der spottet, ja, und sagt, ja, die Israeliten, jetzt schicken sie schon die kleinsten Leute da nach vorne. Ich stelle mir das immer so bildlich vor, ja. Und der David sagt, ja, wie sagt das, ja, du kommst in Rüstung und kommst mit Schwert und ich komme im Namen meines Gottes, ja, ich komme im Namen meines Gottes, ja, und mit einer Schleuder, ne, so ein, ja, ich weiß auch nicht, und auf den Punkt genau, das zeigt so die Effektivität, ja, die Effektivität, ich glaube, Gott will uns total effektiv machen, effektiv und möglichst ungestresst, ja, möglichst ungestresst. Dieser Frieden Gottes, das ist ein Gut. Ja, hatten wir vorhin auch im Lobpreis dieses ein Lied, ja, mit dem Frieden Gottes, ja. Das bedeutet was, wenn du im Frieden bist, ja. Ja, wie ja, Jesus, wo sie eben berichtet haben, Lazarus ist krank, komm schnell, ja. Du kannst dann jetzt agieren und kannst Gebetskreise bilden und du kannst proklamieren, ja. Hätte Jesus alles machen müssen, aber machen müssen, ja, haben die anderen gedacht, der soll doch mal endlich was machen, ist sein bester Freund, ne. Und der sagt, ja, wir haben noch Zeit, ja, wir haben noch Zeit, legt sie ins Gras und macht, weiß nicht, was Wichtiges war, steht nicht drin, vielleicht haben sie Fußball gespielt oder irgendwas. Ja, aber er war in der Ruhe Gottes drin, er war in der Ruhe Gottes, ja. Und dann geht er mal los nach 2 Tagen und kommt dorthin und dann jammern sie schon alle und er ist begraben, ist schon 4 Tage in dem Grab drin. Und dann sagt Jesus, ja, wo Maria kommt auch, ja, ich weiß, dass, wenn du jetzt bist, kannst du immer noch was tun, ne? Und Jesus sagt, Herr, ich weiß, Vater, ich weiß, dass du mich gehört hast. Ja, er hat ihn schon gehört, ja. Er hat ihn schon gehört, ja. Dieses Bewusstsein, ja, und das macht den Unterschied, weil unser Glaube ist nicht eine Religion oder eine Moralvorstellung oder eine Theologie oder das, unser Glaube ist eine Beziehung, weißt du? Unser Glaube ist eine Beziehung. Wir haben eine Beziehung zum Vater, ja, von dem jede Vaterschaft ausgeht. Wir haben Beziehung zu Jesus, ja. Wir haben Beziehung zum Heiligen Geist und du erkennst die wahren Christen, das sind immer die, die eigentlich ruhen, ja, die eigentlich wirklich aus der Ruhe kommen, ja. Bei alles, was in Hektik ist und in Stress ausatmet, weißt, man kann auch so richtig christlich stressig sein und Stress verbreiten, ja, und alles sind dann gestresst und ist alles ganz furchtbar stressig und ja, beim Lazarus, ja, was hätten wir gemacht? Wir hätten proklamiert, ja, oder Gebetskampf und die Waffenrüstung Gottes und alles, ja. Und Jesus war völlig gechillt, einfach weil er die Beziehung hatte zum Vater, weil er in sich, da musste gar nicht drüber nachdenken, weil er war in sich gegründet, ja, dass der Vater ihn alle Zeit hört, ja, und vor allen Dingen, dass der Vater auch drauf hört, was sein Sohn will, ja, ja, und das ist auch das Bewusstsein, was ich mir wünsche, für mich immer mehr da reinzugehen und wünsche auch für euch immer mehr da reinzugehen, dass wir dieses Wissen haben, Gott hört uns alle Zeit. Ja, du musst nicht brüllen und schreien. Manchmal ist es dran zu brüllen und schreien, mache ich auch gerne. Mit der Tuba, das war heute cool. Ich habe mir so vorgestellt, ja. Oder der Boris auch am Sonntag, ich weiß nicht, ob das auch gefallen ist, der hat immer so gebrummt, ne? So fast wie diese Tuba, ne? So und ich habe mir das immer schon am Sonntag so vorgestellt und auch heute, wo du mit der Tuba, das war auch, weißt du, wo da am Anfang der Geist Gottes schwebte und über dem Wasser und dann hat Gott gesprochen und das hat wirklich, ich stelle mir das so vor, so vibriert, so ja, und dann ist das alles hervorgekommen, Meister. Die ganze Welt hat vibriert, ja. Die ganze Welt hat vibriert, weißt du, wenn Gott einmal spricht, wenn unser Papa einmal spricht, ja, und er ist in uns drinne, ja, er ist in uns drinne. Die ganze Herrlichkeit Gottes, es gibt keine bessere Behausung für Gott. Ja? Er hat gesagt, ich bin kein Gott, der in Häusern wohnt. Ja? Er hat das gemacht, glaube ich, wegen den Israeliten mit dem Zelt der Begegnung und mit Salomos Tempel. Ja, wenn das liest, ich habe das neulich mal studiert, ja, ganz genaue Anweisungen, da hatten sie so einen Kupfergießer, was der alles ganz genau machen sollte, ja, an dem Tempel. Ne? Muss ja fundamental gewesen sein, das Ding. Aber Gott hat da auch beim Zelt der Begegnung, hat Mose gesagt, so und so muss es aussehen, die und die Materialien, die und die Leute müssen das bauen und machen, ja. Und das musste alles passen, ja. Und jetzt zieht er in dich ein, ja. Du sagst ja zu Gott und er zieht in dich ein. Und glaubst du, dass Gott das nicht auch so bereitet hat, dass alles passt, ja? Ja, ja, wie oft haben wir Zweifel, oh, da muss es noch anders sein oder warum kommt Gott in mich hinein? Ja, ich bin doch nicht würdig und dieses alles und das mag so aus der weltlichen Sichtweise stimmen, aber Gott hat sehr wohl genau gewusst, wie er dich gemacht hat, ja. Genau gewusst, in wen er einziehen wollte. Kannst du mal deinen Nachbarn anschauen, ja. Er hat es genau gewusst, weißt du. Er hat es genau, am Livestream auch, ja. Er hat euch genau gesehen, weißt du. Er hat euch gesehen, schon lange, bevor du wusstest und bevor du dich entschieden hast, hat er gewusst, ja, dass du passend bist. Du bist passend für Gott, weißt du. Wenn Gott, der Vater, der das Universum gemacht hat, so mit, ja, die Sterne und die Galaxien, die vibrieren so mit. Es gibt ja so eine Grundschwingung im Weltall. Das ist ein Josef Fragen, der kennt sich da aus. Grundschwingung im Weltall, ja, das vibriert alles, ja. Und Gott hat genau gewusst, in wen er einzieht, ja. Und dass da alles da ist, ja. Dass alles da ist. Ich habe vor Jahren einen Apfelbaum gepflanzt, das ist interessant. Das habe ich irgendwie gesehen, irgendwie bei so einem Apfelbaumhändler, keine Ahnung. Drei Sorten Äpfel drauf, ist ganz witzig. Ne? Du hast da Golden Delicious und Jakob Fischer oder ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Ja. Aber die eine Seite wächst stärker als die andere Seite. Auf der einen Seite ist keine Frucht, auf der anderen Seite ist ganz viel Frucht, ja. Aber schmeckt alles anders, ne? Jeder Apfel schmeckt anders, ist interessant, ja. Und manchmal denken wir so, ja, wir sind jetzt eingepropft, so, wo du das hattest ja in den Ölbaum, ja. Und das muss jetzt alles gleich sein. Nee, du bist so richtig, wie du gemacht bist, ja. Ja. Überleg mal die Kreativität. Ich bin immer total erstaunt. So ein Fingerabdruck, das gibt es nicht nochmal, wie deiner ist. Ne? Und auch die Stimme, das ist auch auffällig. Ja? Wenn du mal Leute über Jahre nicht gesehen hast, ja, das ging mir immer so. Und plötzlich hörst du die Stimme und weißt genau, das ist die Person. Und du hast sie vielleicht 10 Jahre nicht gesehen. Ne? Aber die Stimme ist so ein Unikat. Ja? Ein Unikat. Und du hörst deswegen auch Gottes Stimme so genau. Du weißt ganz genau, wann Gott spricht, ja. Und du weißt ganz genau, wann Gott von dir was möchte, ja. 100 Euro verschenken, ja. Und das Kreuz schlagen, Herr, verschone mich. Aber das ist dann gut, weißt du, wenn Gott spricht, dann bist du dafür bereit, weißt du, wir sind dafür bereit, wir sind bereit, mit Gott zu gehen, wir sind bereit, vorwärts zu gehen, wir sind bereit, weißt du, aber völlig gechillt, in der Ruhe, ja, in der Ruhe liegt die Kraft, ja, und so sprechen wir auch und so nehmen wir das Land ein und so gehen wir auch vorwärts, ja, und so fangen wir auch an, in unserem Leben zu herrschen, ja, durch den einen Christus, ja. Ja, wir fangen an zu herrschen. Ja, du fängst an zu herrschen, ja. Und du denkst gar nicht mehr drüber nach, es kommt einfach so aus dir hervor, ja. Es kommt einfach so aus dir hervor. Es kommt einfach hervor, weil Gott gut ist. Gott ist einfach gut. Gott ist gut. Ja, beten wir noch zusammen. Vater, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass du gut bist, Herr, dass du unser Papa bist, Herr, dass wir alle Zeit zu dir kommen könnten, Herr, dass du unser Hirte bist, dass du unser Herr bist, Herr, dass du unser Vater bist, Herr, wir preisen dich von ganzem Herzen, Herr, wir geben dir alle Ehre über unser Leben, das, was du tust. Ich danke dir für die Zeichen und Wunder, die du tust in unserer Mitte, Herr, und dass wir mit dir vorwärts gehen können und das Land einnehmen können, Herr, dass du uns nicht nachtlos schickst, sondern wirklich, dass wir gerüstet sind, Herr, dass die Kraft in uns ist, dass der Geist in uns ist, dass das Wort da ist, ja, dass wir mit dem Schwert des Wortes, ja, dieses Land einnehmen, in Jesu Namen. Amen. Ja. Ja.